Was bringt mich so richtig auf die Palme? Das ist, wenn eine stinknormale Internetseite ewig braucht, um sich auf meinem Bildschirm aufzubauen. Die Telekom will tatsächlich wohl ab Mai Verträge machen, die genau dieses Szenario künstlich herstellen würden, weil denn nämlich nur noch eine bestimmte Datenmenge in schneller Geschwindigkeit pro Monat downgeloadet werden kann. Danach würde es dann landstraßenmäßig langsam werden. Das bringt natürlich viele Leute auf die Palme. Von sogenannter Drosselcom ist inzwischen die Rede, von Einschränkung der Netzfreiheit. Bei Change.org hat eine Petition eines Düsseldorfer Schülers bereits mehr als 46.000 Unterzeichner gefunden. Netzaktivisten, Politiker, alle sie schießen in eine ähnliche Richtung. Aber außer dieser ganzen Empörung gibt es auch schon kreative Reaktionen im Netz auf diese Ankündigung der Telekom. Und bei mir im Studio ist Martina Schulte mit der Webschau. Martina, was gibt's denn da zu veranschaulichen der ganzen Geschichte an netten Kleinigkeiten? Ja, das Netz war nicht nur damit beschäftigt, in den letzten Tagen sich fürchterlich aufzuregen. Man hat eben auch die Zeit genutzt, so ein paar sinnvolle kleine Gimmicks zu bauen, die uns das Ausmaß der Drosselungsproblematik vor Augen führen. Zunächst ist da mal die Frage der gedrosselten Surfgeschwindigkeit. In den neuen Internettarifen der Deutschen Telekom ab Mai wird eine Bandbreitenbeschränkung eingeführt. Und die nutzbare Bandbreite liegt dann bei 384 Kilobit beim Downloaden. Was bedeutet das jetzt für uns beim Surfen? Wie lange baut sich eine Seite auf, wenn wir sie mit so einer Geschwindigkeit ansurfen? Hast du vielleicht eine Vorstellung, wenn du zum Beispiel jetzt mal die Telekom-Seite dir überlegst, wie lange das dauern könnte? Ich habe keine Ahnung. Also mich nervt es ja schon, wenn es irgendwie 10 Sekunden dauert. Also bis ich so eine Seite aufgebaut habe, eine ganz normale Homepage. Ja, aber jedenfalls 10 Sekunden nervt einen schon. Aber um jetzt rauszukriegen, wie lange es genau dauert, haben die Jungs von Open Data City einen kleinen Test gemacht und rufen die Seite telekom.de über einen Proxy-Server auf, der die Zugangsgeschwindigkeit auf 384 Kilobit pro Sekunde begrenzt. So kann man sozusagen das Surfen mit gedrosseltem Internetzugang simulieren. Und dann haben sie noch Folgendes gemacht. Die haben eine Kamera draufgehalten, die Stoppuhr eingeschaltet. Mhm. Und das Video bei Vimeo reingestellt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind also jetzt quasi live dabei, jo, beim Aufrufen der Seite von Telekom. Wenn man denn die Datenmenge überschritten hat. So, jetzt geht's los. Ja, da sieht man jetzt erstmal die URL, die sich langsam aufbaut. Und da passiert gar nichts, oder? Die Seite ist erstmal sehr weiß. Ich würde sagen, das kann ein bisschen dauern. Haben wir vielleicht ein bisschen Überbrückungsmusik? Ja, ich würde mal sagen, also hier ist so eine ganz wunderbare, die passt dazu, wenn man wartet, obwohl man nicht warten will. Ja, die Seite ist immer noch weiß. Und wir haben jetzt gedacht, wir wissen ja nicht so lange, wie es dauert. Wir lesen so lange mal Tweets vom Twitter-Account der fiktiven Firma Deutsche Drosselcom vor, den es seit ein paar Tagen bei Twitter gibt. Und ich fange hier mal an. Dingelingeling, es ist schönes Wetter, gehen Sie mal nach draußen und essen Sie ein Eis. Schonen Sie Ihr Volumen und unsere Leitung. Außerdem gibt es da Kracher aus der Innovationsabteilung. Künftig können Sie in unseren Telefonzellen gegen Münzeinwurf WLAN nutzen. Wir sind Fortschritt. Und wir sind hier bei 50 Sekunden Laden und die Seite ist leider immer noch nicht genau da. Es geht hier Rattab weiter. Die noch? Deutsche Drosselcom twittert, niemand hat die Absicht, das Internet zu drosseln. Das war ein Scherz. Ha, ha, ha. Das twittern sie auch. Und sie twittern, sehen Sie es doch mal positiv. Das gesamtgesellschaftliche Problem der Internetsucht radieren wir mal eben im Vorbeigehen aus. Und es läuft immer noch. Bei wie vielen Sekunden sind wir jetzt inzwischen? 1:15. Ja, wunderbar. Dann machen wir doch mal hier weiter. Wir bestätigen die Eclipse Plus Tarife. Ab 2014 surfen Sie bei Sonnenfinsternis sowie bei Mondfinsternis ohne Volumenbeschränkungen. Und einen haben wir noch, Hipster, aufgepasst. Buchte den Before It Was Cool Tarif. Der ist genauso lahm wie die anderen, aber es gibt einen Drosselcom Jutebeutel dazu. Und halt, stopp, ja, jetzt 101 ja. Sekunden hat das gedauert. Eine gefühlte Ewigkeit, oder? Der Hammer für eine Startseite. Ja. Also irgendwie so Mitte der 90er, ne? Modem ist so ein bisschen das Gefühl, was sich einstellt. Also das sind ja, also 101 Sekunden sind fast 2 Minuten, wenn man es mal aufrundet, was mich interessieren würde. Wie lange kann ich denn mit meinem Rechner normal surfen, bis ich dann so runtergedrosselt werde? Auch darum haben sich die Jungs von Open Data City gekümmert. Sie haben Drossel programmiert, den Drosselungskalkulator für alle Telekom-Tarife. Drossel ohne E wohlgemerkt, weil wenn ihr es nachsurfen wollt. Und da surfen wir jetzt mal hin. Ich mache das hier mal auf und da geben wir jetzt mal wir sind beide nicht bei der Telekom, deswegen können wir unseren Tarif nicht eingeben, aber wir gehen jetzt mal einfach mal von jemandem auf, der eine schnelle Brandbreite haben will und nehmen jetzt hier mal DSL 16.000, genau. So, das erschütternde Ergebnis, bei voller Nutzung wird Ihr Internetzugang bereits nach 10 Stunden 40 Minuten im Monat gedrosselt. Das heißt, ungedrosselt könnte man eigentlich 5.136 Gigabyte übertragen, jetzt nur noch 194 Gigabyte, das sind nur 2,3% der ursprünglichen Funktionalität. Ah, super. Also, und jetzt kann man natürlich sagen, die Telekom sagt ja immer, ja, diese Inklusivvolumina für normale Nutzung, die reichen ja aus. Also das, was wir jetzt alles hier durchgespielt haben, das kommt ja für die meisten Leute gar nicht zum Tragen. Nur für Leute, die illegal alles vom Netz runtersaugen. Und ich finde, diese Behauptung kann man natürlich, wenn dieser Tarifrechner von Open Data City richtig gerechnet hat, so nicht ganz stehen lassen. Michael Müller schreibt dazu auch bei Basic Thinking, wer will schließlich sein begrenztes Freivolumen für Streaming eines HD-Films belasten, wenn die Radikaldrosselung schon nach 75 Gigabyte im Monat an die Tür klopft. Ja, wunderbar. Also wir werden das Thema auf jeden Fall noch weiter verfolgen. Es ist ja auch noch nicht so ganz klar, wen das alles treffen wird, aber wahrscheinlich deutlich mehr Leute als all die, die ab Mai einen Neuvertrag bei der Telekom abschließen. Und diese ganze Empörung, die hat auch schon dafür gesorgt, dass es inzwischen ein Lied gibt. Genau. Und dieses wunderbare Lied, das würden wir jetzt erstmal für euch spielen und danach würden wir noch euch ein bisschen erzählen, was bei uns bei Facebook und bei Google Plus zu dem Thema alles noch gepostet wurde. Webschau mit Martina Schulte über den Streit um Drosselcom. Ja. Kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, dass dein Produkt, was du gekauft hast, ist plötzlich seiner Funktionalität und seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt und ist nicht gedrosselt. Das ist einfach kaputt. Also das sind einfach 7, Quatsch, Promille. Das ist einfach kaputt. Du rufst dein Auto, fährt normalerweise 50 durch die Stadt. Ja? Ja. 50 Kilometer in der Stunde. Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 Meter in der Stunde. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, technisch gesehen dreht der Motor noch und vielleicht bewegt er sich noch. Das ist einfach kaputt. Aber dafür braucht kein Auto 375 Meter in der Stunde. Funktional kaputt, der Song zur Drosselcom. Von Clemens aus dem Podcast Mobile Max. Und wir haben natürlich auch von euch Kommentare bekommen zu dem ganzen Thema. Auf Google Plus schreibt zum Beispiel Sandra Schindler, tja, wenn dann alles so lange dauern würde, dann würde ich sogar einen Einkauf im Internet abbrechen. Und sie sagt, dass es doch schade um all die Shops sei und alle würden nur über die YouTube-Videos reden, aber dass er insgesamt wohl viel mehr daran hängen würde. Und Siegfried Kiermeier hat sich gemeldet und er meint nur recht lapidar, gut, dass wir hier den Breitbandausbau subventionieren und die Telekom dann die Netze zumacht. Ja, ich habe mal bei Facebook geguckt, da schreibt uns Markus, endlich mal ein Surferlebnis wie auf dem Smartphone. Und C3PO schreibt hier, 75 Gigabyte nutzt keiner, so ein Schwachsinn. Also es bezieht sich auf das, was die Telekom da sagt. Da sieht man, dass einige nur bis zum Monitor denken können. Und das war's dann, wenn man in einer WG wohnt, sind 75 Gigabyte im Nu aufgebraucht. YouTube, Uni, Dropbox, Internetradio. Da bedarf es keiner illegalen Streams oder sonst was von einigen unterstellt wird. Und eine Gegenstimme habe ich hier auch noch gefunden von Ranuk. Er sieht nicht ein, dass die Freizeitsurfer zum reinen Vergnügen die gleiche Infrastruktur zu günstigen Preisen benutzen wie Mittelständler. Es wird auch in Zukunft niemand vom schnellen Datenverkehr ausgeschlossen. Wer mehr Leistung will, macht bitte schön das Portemonnaie auf und kauft seine Vorzugsbits. Was ist daran so schlimm, fragt er. Wir werden das Thema weiter verfolgen, natürlich in der Webschau und euch darüber berichten.